Deutschlandfunk. Das Feature. Ein Sonntagnachmittag in Berlin-Pankow. Im unabhängigen Jugendzentrum JUB treffen Menschen unterschiedlichster Herkunft aufeinander. Sie kommen aus Syrien, Serbien, dem Irak oder Afghanistan. Die meisten von ihnen wohnen gleich um die Ecke, im Flüchtlingsheim in der Mühlenstraße. Seit gut einem Jahr organisieren Pankower Bürger hier ein gemeinsames Kaffeetrinken für Flüchtlingsfamilien und Anwohner. Junge Frauen sortieren Geschirr und kümmern sich um die Kinder. Eine resolute Rentnerin bittet die Gäste, etwas dichter zusammenzurücken. Jugendliche sitzen in einer Ecke und kichern. Wir haben dann überlegt, was wir sinnvoll fänden, haben ganz viele tolle Ideen und dabei kam dann irgendwann raus, wir haben hier coole Räumlichkeiten, wir sind viele engagierte Menschen, warum nutzen wir das nicht und laden die Leute zu uns ein, weil wir es halt schade finden, wenn die Leute immer so abgeschottet in diesem Heim sitzen. Und wir dachten, für einen Austausch ist es am sinnvollsten, die Leute einzuladen und sie erstmal zu fragen, was braucht ihr eigentlich? Eine dunkelhaarige Frau mit einem Kinderwagen bahnt sich den Weg durch die Menge der Hereinströmenden. Scheherazade kommt aus Bosnien-Herzegowina. Mit ihrem Mann und ihren drei Söhnen lebt sie seit über einem Jahr im Pankower Flüchtlingsheim. Sie hat einen etwa 40-jährigen Mann aus der Nachbarschaft entdeckt, der gerade das Café betreten hat. Der nimmt meine Kinder immer mit, hilft mir auch manchmal, was er kann. Danke, er hat auch Kinder. Und das, für mich ist das sehr viel, wenn mir an jemandem was fehlt. Heute will Robert Dietrich die beiden älteren Söhne Scheherazades zum Schwimmen mitnehmen. Wir haben in Pankow großes Glück, dass es sehr Spaß macht, weil man nicht so viel Gegenwind bekommt. Es ist hier sehr angenehm, weil es einen ziemlich großen Unterstützerkreis gibt, der zum Teil schon Schwierigkeiten hat, überhaupt seine ganzen Hilfsangebote loszuwerden. Zum Teil sind wir auch nach Moabit und auch nach Hohenschönhausen mitgegangen, um da ein bisschen Freundlichkeit auch reinzubringen. Das ist das große Problem, dass die Leute so viel Angst haben. Asyl in Pankow. Über die Organisation einer Willkommenskultur. Ein Feature von Ralf Gerstenberg. Oktober 2013. Baulärm dringt aus einem Bürogebäude in der vielbefahrenen Pankower Mühlenstraße. Die Rückfront des fünfgeschossigen Hauses ist eingerüstet. Das trübe Grau der Fassade weicht einem hellen, freundlichen Anstrich. Im Innern des Gebäudes werden Wände versetzt und Leitungen verlegt. Ein Infoblatt des Bezirksamtes an der Fensterfront klärt darüber auf, dass hier ein modernes, sozialpädagogisch betreutes Flüchtlings- und Asylbewerberheim entsteht. 220 Personen sollen bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag hier untergebracht werden, heißt es. Sie kämen aus Kriegs- und Krisengebieten, aus Syrien, Afghanistan, Irak und Iran, hätten schlimme Erfahrungen und Erlebnisse hinter sich und bräuchten einen Ort, wo sie nach der langen, schwierigen Flucht zur Ruhe kommen könnten. Also es gibt immer viele Fragen und die muss man dann einfach beantworten. Das sind teilweise eben auch Fragen, wo kommen die her, wie viele Plätze gibt es, wie sind die da untergebracht, kümmert sich jemand um die Beschulung, wie werden die begleitet und solche ganz praktischen Dinge. Also die Fragen muss man natürlich dann wirklich auch alle gut beantworten, also dass sich jeder auch ein Bild machen kann. Nachdem das Heim beschlossen war, beriet die Pankower Sozialstadträtin Lioba Zürn-Kastantovic zunächst nur im kleinen Kreis, wie die Betreuung der Flüchtlinge organisiert und die Anwohner beteiligt werden könnten. Erst als sie mit Vertretern einer Wohnungsgenossenschaft, eines Stadtteilzentrums und der Volkssolidarität ein grobes Konzept erarbeitet hatte, ging sie an die Öffentlichkeit. Aber konnte dann eben schon schreiben, wir haben schon eine Gruppe, die auch den ganzen Prozess begleitet. Hier ist die Möglichkeit, sich zu melden. Es werden Mitstreiter gesucht. So. Also nach der Pressemitteilung sind verschiedene Dinge passiert. Es haben sich nämlich ganz viele gemeldet, die da mitmachen wollten. Also die Kirchengemeinden, andere Gruppen, die dort aktiv sind, Moskito, Jugendfreizeiteinrichtung und so weiter. Also sodass sich diese Bürgerplattform dann sehr vergrößert hat. Und dann haben wir eben flankierend eine Sprechstunde eingerichtet in der Einrichtung, also die der Träger dann durchgeführt hat, wo man sich allerdings anmelden musste, aber über eine Nummer, die ständig geschaltet war. Da haben auch verschiedene Leute angerufen und haben dies, das und jenes gefragt. Und dann haben wir auf unserer Bezirkshomepage auch noch eine Informationsseite geschaltet. Der Träger hat einen Flyer gedruckt und auch wurde dann auf verschiedenen Veranstaltungen verteilt. Und so lief es dann, hat es dann so eine Eigendynamik entwickelt. Mit ihrer dezentralen Informationsstrategie reagierte die Stadträtin auf die Ereignisse im benachbarten Marzahn-Hellersdorf, wo im August 2013 Anwohnerproteste gegen ein Asylbewerberheim in offenen Rassismus umgeschlagen waren. Auch in Pankow hatte es beim Bau einer Moschee im Stadtteil Heinersdorf 2006 massiven Widerstand gegeben. In beiden Fällen waren schlecht vorbereitete Bürgerversammlungen der Ausgangspunkt für wütende Proteste der Anwohner gewesen. Insofern war das für mich in dem Fall jetzt ganz klar, das ist nichts, das bringt nichts, eine zentrale Veranstaltung, sondern es ist leider so, dass die ohnehin vorhandenen Emotionen, die ganz klar da sind, weil die Leute unsicher sind, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt, von Leuten, die dort sich des Mikros bemächtigen oder dort als die großen Großsprecher dann auftreten, praktisch die Stimmung anheizen in einer Form, dass man sie nachher nicht mehr eingefangen kriegt. Das ist weder in der Sache dienlich, noch hilft es den Menschen weiter. Also weder den Menschen, die kommen, noch denen, die da leben. Weil das nur Riesenwutpotenzial dann noch zusätzlich bringt, was man eigentlich mit einer guten Information gar nicht in der Form hätte. Im November 2013 treffe ich Martin, der seinen Familiennamen nicht nennen will. Der junge Mann im schwarzen T-Shirt engagiert sich seit Jahren in der Antifa-Bewegung für die Rechte von Flüchtlingen und betreut das Infotelefon der Initiative Pankow hilft, einem Willkommensnetzwerk aus verschiedenen Unterstützerkreisen für Menschen auf der Flucht. Eine Aufgabe in Pankow oder auch in anderen Bezirken Berlins wird einfach halt sein, dass wir versuchen müssen, diesen Leuten ins Leben zu helfen. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die jeder hat, also wo auch viele Leute mitmachen können, die jetzt keine krassen Politcracks sind, ja, die einfach sagen, ich habe Zeit, ich war auch schon mal auf dem Amt, ich helfe dir beim Übersetzen. Ich glaube, so scheiße das auch ist, dass diese Leute fliehen müssen, so sehr, denke ich, halt bietet es einfach auch die Möglichkeit für Leute, die noch Herz und Verstand haben, da ja, auch zu helfen. So 50 bis 80 Leute, erzählt Martin, gehörten inzwischen zum Unterstützerkreis für das Flüchtlingsheim in der Mühlenstraße. Über das Bündnis Pankow hilft gäbe es Kontakte zum Flüchtlingsrat, zur Flüchtlingshilfe oder zum Beispiel zu den Leuten von Mosquito, einer Initiative gegen Rechtsextremismus. Man habe Flyer verteilt und in Briefkästen gesteckt, um die Anwohner mit Informationen zu versorgen. Auch persönliche Gespräche seien geführt worden. So sei es gelungen, Ängste abzubauen, Befürchtungen und Vorurteile zu entkräften. Man hat keine Hassanrufe. Die Leute informieren sich, wann und wie sie halt spenden können. Aber ich würde sagen, so was wichtiger dabei ist, weil es sind mittlerweile genug Spenden für die Flüchtlinge da, ist halt so ein Effekt in der Bevölkerung. Also, dass man in Kontakt kommt, dass Leute auch eine Beteiligungsmöglichkeit haben, wie zum Beispiel was anderes als eine Demo und eine Kundgebung. Vor wenigen Tagen waren nachts Sprechblasen aus Papier an die Fassade des Heimes geklebt worden. Noch mehr von denen, stand da drauf. Oder ist das noch meine Heimat? Später bekannte sich die Jugendorganisation der NPD zu der Aktion. Monate zuvor hatten empörte Anwohner zu einer Bürgerversammlung auf einem öffentlichen Platz in der Nähe des Heimes aufgerufen. Angesichts der Präsenz von Antifa-Gruppen und zahlreichen Nachbarn, die ihre Solidarität mit den Flüchtlingen bekundeten, hatten sich die Initiatoren vor Ort aber nicht zu erkennen gegeben. Auch auf einer öffentlichen Facebook-Seite mit dem Titel Asylantenheim in Pankow wird Stimmung gegen das Heim gemacht. Die Initiatoren wollen jedoch nicht mit mir sprechen. Dass es letztendlich nur vereinzelte und vergleichsweise harmlose Proteste gegeben habe, sagt Martin, läge zum einen an der umsichtigen Informationspolitik des Bezirksamtes, zum anderen am desolaten Zustand des lokalen Verbandes der NPD und nicht zuletzt an der sozialen Struktur im Bezirk. Ich würde konkret in Pankow sagen, dass man halt auch eine linke Rentnerbasis hat. Ja, du hast halt relativ viele Gymnasien, du hast hier eine etablierte Zivilgesellschaft. Das heißt, wenn hier zum Beispiel ein rassistischer Protest entstehen sollte, dann kriegt der Gegenwind. Am 29. November 2013 treffen die ersten Flüchtlinge in der Mühlenstraße ein. Der RBB berichtet. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zur Abendschau. Aktuell leben 7.765 Asylsuchende in Berlin. Für sie werden noch ca. 300 neue Plätze bis Ende des Jahres gebraucht. Ein Heim öffnete heute in Pankow. Ja, und viele Pankower haben sich ja äußerst gut vorbereitet, auch zur Freude der Kleinsten. Gar nicht so einfach, sich zu entscheiden. Ein ganzes Regal voller Plüschtiere. Jedes Kind darf sich eins aussuchen. Ein Willkommensgeschenk für die, die heute hier eintreffen, in der Mühlenstraße in Pankow. Rund 200 Flüchtlinge aus Serbien, Tschetschenien, Syrien und Afghanistan sollen hier in dem ehemaligen Bürogebäude ein neues Zuhause finden. Das ist schon ein sehr intensiver Prozess und das ist durchaus auch ein angespannter Prozess, weil man natürlich auf alle Dinge dann auch reagieren will, die dann vielleicht halt doch passieren. Auch jetzt sagen wir mal, der Einzug der Flüchtlinge war jetzt auch nochmal so ein sensibler Punkt, wo man dann nochmal sehr auf der Hut sein muss. Was passiert jetzt da? Wo muss man dann vielleicht jetzt was machen? Wo muss man nochmal nachlegen? Und so weiter und so fort. Also das ist wichtig, dass man sich da nicht zurücklehnt und sagt, ach ja, das läuft ja alles, sondern die Wachsamkeit muss auch erhalten bleiben. Wenige Tage nach der Eröffnung des Heims treffen sich ca. 50 Unterstützer im Pankower Stadtteilzentrum. Kinder spielen in einer Ecke, die Bibliothekarin sitzt neben dem pensionierten Lehrer, die Studentin neben der Übersetzerin. Es sind deutlich mehr Frauen als Männer anwesend. Und wie viele sind da jetzt gekommen? Ja, ich glaube jetzt doch 220 sollen es ja knapp. 220 insgesamt. Ja, insgesamt. Gut, also jetzt ist es soweit. Ja, ich wollte noch zwei Sätze dazu sagen. Ich war ungefähr von einem 2 bis halb 5 da und fand es auch ganz, ganz angenehm. Und wir waren ja sehr willkommen, auch von der Heimleitung. Und ich wollte von einer jungen Frau noch erzählen. Ich glaube, die war aus Tadschikistan. Wo war das ja, die nach Deutschkursen fragte. Also da wird es Nachfrage geben. Und sicher sind die da sehr willkommen, die das dann anbieten werden. Während im Unterstützerkreis Arbeitsgruppen gebildet und Hilfsangebote besprochen werden, finden im Heim noch letzte Bauarbeiten statt. Hier wird gerade noch ein bisschen so Sicherheitsfolie angebracht. Sicherheitsfolie, falls doch mal was ist. Also wir sagen ja nicht, es kann nie was sein, es kann natürlich was sein. Wir stehen hier mitten im Fokus sozusagen, wenn mal irgendjemand was gegen die Scheibe wirft, ich sag jetzt mal. Dann splittert die halt nur, aber es fällt nicht rein. Und das ist auch zum Schutz der Bewohner hier und für uns. Ja, besonders bei den Kindern war es uns ganz wichtig. Yvonne Lieske ist von der Betreibergesellschaft des Heims als Übergangsleiterin in der Mühlenstraße eingesetzt worden. Sie hat das junge Mitarbeiterteam aus Sozialarbeiterinnen, Buchhalterin, Kinderbetreuerin und Wachpersonal eingearbeitet, den Umbau betreut, für die nötige Ausstattung gesorgt und die Eröffnung organisiert. In wenigen Wochen wird sie das Heim an ihre Nachfolgerin übergeben. Gestern kam hier ein Lehrer vorbei, ein pensionierter Lehrer, der meinte, ich würde gerne Unterricht geben. Wir bekommen so viel Unterstützung hier eigentlich. Selbst Apotheken fangen jetzt schon an, rufen uns an. Können wir irgendwas für sie tun? Können wir irgendwas für die Bewohner tun? Ich habe am Sonntagabend, abends um 8 einen Anruf bekommen von einem Anwohner, der meinte, ich habe ganz viel gekocht, kann ich das vorbeibringen? Also das sind die Reaktionen, die wir hier erfahren. Also sehr viel Unterstützung. Yvonne Lieske führt mich durch das Heim und zeigt mir einige der wenigen Zimmer, die noch nicht belegt sind. Vorwiegend Familien werden hier untergebracht, die aus der überfüllten Erstaufnahmestelle in der Spandauer Motardstraße gekommen sind. So, wo sieht zum Beispiel ein Reisezimmer aus? Hier haben wir noch die Stühle da, ein Eckwäschekorb, Papiereimer, Schoberbesen, das alles vorhanden. Kühlschrank, dann haben wir einen Schrank hier mit drin, wo sie die Sachen unterbringen können. Das ist diese typische Erstausstattung. Ein Teller, eine Tasse, ein Glas und einmal Besteck pro Person, sowie ein Kochtopf und zwei Pfannen pro Zimmer. Mit diesen Utensilien müssen sich die Bewohner hier künftig selbst versorgen. Sie werden sich unter die Pankower mischen, an den Supermarktkassen stehen, auf den Gängen der Ämter sitzen. Viele denken, jetzt kommt die große Kriminalität. Da kann ich auch wirklich bloß sagen, es ist eher nicht so, weil die Leute haben Angst. Die möchten gerne in Deutschland bleiben, die möchten gerne ein Asyl. Und sie wissen, jede Straftat, die sie begehen, kann eigentlich den Asylantrag kosten. Ne? Und sie kommen ja nicht her, um irgendwelche Straftaten zu begehen. Sie kommen hierher, um Sicherheit zu haben. In den Tagen vor Weihnachten 2013 finden überall in Pankow Solidaritätsveranstaltungen statt. Vor dem Jugendzentrum in der Florastraße werden Glühwein, Tee und Gebäck angeboten. Gegenüber vom S-Bahnhof Pankow haben Aktivisten der Antifa-Bewegung Verstärker, Boxen und einen Videobeamer aufgebaut. Sie verteilen Infobroschüren mit der Aufschrift »Rassismus tötet« und sammeln Geld für einen inhaftierten Mitstreiter. Martin greift sich das Mikrofon. Genau, um es mit einer Artikelüberschrift zu sagen, die ich neulich im Internet gelesen habe, entspannt und solidarisch. Das ist das, was wir jetzt über Pankow so sagen könnten im Kontext der Eröffnung der Flüchtlingsunterkunft. Ein paar hundert Meter weiter ist der Bürgersteig vor dem Asylbewerberheim übersät mit fahrscheingroßen Papierschnipseln, auf denen in schwarzen Großbuchstaben »Nein zum Heim« steht. Ein gutes Jahr nach der Eröffnung der Flüchtlingsunterkunft in Pankow hat sich der Flüchtlingsstrom aus den Krisenregionen der Welt spürbar verstärkt. In Berlin werden Flüchtlinge in Schulen und Hostels untergebracht. Traglufthallen sollen als Notunterkünfte dienen. Im nördlichen Teil des Bezirks Pankow hat der von Bürgerprotesten begleitete Bau eines Containerdorfes begonnen, in dem Asylbewerber eine vorläufige Bleibe finden sollen. Die vereinzelten Proteste gegen das Flüchtlingsheim in der Mühlenstraße sind inzwischen verebbt. Das Bürgerengagement hingegen hält bis heute an. Also wir erfahren seit mehr als einem Jahr, es gibt uns ja jetzt so 14, 15 Monate, wahnsinnig viel Unterstützung. Und die wird auch nicht weniger. Viele bringen Sachspenden vorbei oder engagieren sich in der Kleiderkammer, in der Lernhilfe. Aber es gibt auch viele Angebote, mit den Kindern rauszugehen, Sachen zu unternehmen. Aber auch zum Beispiel Frauen-Yoga, Kinder-Yoga, Fußball für Erwachsene, Fußball für Kinder, Karate, Theater, wirklich wahnsinnig viele Angebote. Susan Hermenau ist seit Ende 2013 die Leiterin des Asylbewerberheimes in der Mühlenstraße, in dem mittlerweile 250 Asylbewerber aus ca. 15 Ländern untergebracht sind. Ich komme aus der Entwicklungszusammenarbeit, aus der Öffentlichkeitsarbeit, auch aus der Erwachsenenbildung in verschiedenen Kontexten. Das kommt mir jetzt alles sehr zugute, auch meine internationale Erfahrung, also das Erlebnis, mal Ausländerin gewesen zu sein, auf Hilfe angewiesen zu sein im Ausland und so. Ich war in vielen Ländern Lateinamerikas und länger in Bolivien vor kurzem, also bevor ich das hier gemacht habe. Und da habe ich eben festgestellt, dass man gegen die Bilder, die anderen Menschen von mir haben, wahnsinnig wenig unternehmen kann. Und das erlebe ich jetzt wieder. Das passiert jetzt natürlich denjenigen, die hierher kommen aus Syrien, Afghanistan, Ägypten etc. genauso. Für die 33-jährige Heimleiterin sind die Asylbewerber, die teilweise nach Kriegserfahrungen und einer langen Flucht mit vielen Unwägbarkeiten hierher gekommen sind, Kämpfer. Menschen, die es gelernt haben, sich durchzuschlagen, die stark und stolz sein können. Hier würden sie jedoch wieder in eine Opferrolle gedrängt, nur als Menschen angesehen, die Hilfe benötigen. Auch Vorschläge und Angebote ehrenamtlicher Unterstützer liefen immer wieder ins Leere, weil sie zwar gut gemeint, aber nicht an den tatsächlichen Bedürfnissen der Heimbewohner orientiert seien. Eine Familie, die gerade die Flucht hinter sich habe und sich nun in Deutschland durch den Behördendschungel schlagen müsse, habe in der Regel wenig Interesse daran, in einer Theatergruppe mitzuwirken. Zudem sei die Arbeit mit den Ehrenamtlichen äußerst zeitaufwendig. Na, man muss sich vorstellen, ich bekomme am Tag 5 Anrufe von Menschen, die mich fragen, was sie spenden sollen, wohin und so weiter. Ich habe allerdings bereits 2 Keller voll mit Sachspenden, die ich erstmal sortieren muss, wo ich schauen muss, was habe ich genau da. Dann bekomme ich bestimmt 5 E-Mails am Tag mit Angeboten, die sich mehr oder weniger gleichen. Da geht es um verschiedene Ausflüge oder verschiedene Arbeiten, die man zum Beispiel mit Kindern machen möchte. Die Angebote sind recht häufig kurzfristig geplant, auch für einen kurzfristigen Zeitraum, also vielleicht eine Projektwoche in einer Schule. Das sind alles Sachen, die schwierig zu realisieren sind. In dem Heim wird nur dafür gesorgt, dass die Flüchtlinge ihre Räume haben, ihre Verpflegung haben, auch bestimmte Sachen, die sie eben wirklich brauchen, wenn sie zu den Ämtern gehen. Aber alles, was darüber hinausgeht, das landet dann bei uns Ehrenamtlichen. Delia Hinz ist von Anbeginn im Unterstützerkreis des Flüchtlingsheimes aktiv. Die Rentnerin fand im Spätsommer 2013 eine Einladung zu einer Diskussionsveranstaltung über das Heim in ihrem Briefkasten. Sie begegnete Nachbarn, die wie sie der Meinung waren, man müsse die Flüchtlinge in Pankow willkommen heißen. Seit deren Ankunft organisiert Delia Hinz Kinobesuche, Ausflüge oder Feste. Es sei dabei auch schon zu Konflikten gekommen, sagt sie, zum Beispiel beim Besuch einer Kinderrevue im Friedrichstadtpalast, an dem nur wenige Kinder teilnahmen, weil ihre muslimischen Eltern zu viel Freizügigkeit befürchteten. Darauf müsse man sich eben einstellen. Auch die Zusammenarbeit mit der Heimleitung sei besser geworden. Ganz zufrieden sei man jedoch nicht. Solche Sachen wie unser Kinderfest, das ist in dem Heim einfach nicht den Bewohnern zur Kenntnis gegeben worden. Das haben wir dann gemacht. Ja, also da war das Miteinander einfach mal nicht da, obwohl wir ja eigentlich für die Flüchtlinge was tun wollten. Auch bei Unterstützern stießen unterschiedliche Mentalitäten aufeinander. In der Kleiderkammer zum Beispiel. Da gab es dann eben Leute, die ja wirklich sehr streng nach den Ausgabezeiten irgendwo gegangen sind. Und da wurde dann eben den Flüchtlingen bloß, weiß ich, eine Hose vorgelegt. Und entweder du nimmst die jetzt oder du nimmst die nicht. Das war für die Flüchtlinge nicht gut. Das war für die anderen, die auch noch mitgetan haben, war das nicht so richtig gut. Die hatten auch andere Vorstellungen. Und dann plötzlich war keiner mehr da, der es machen wollte. Die Kleiderkammer befindet sich im Erdgeschoss des Heimes. Hier werden jeden Dienstag und Donnerstag vorsortierte Kleidungsstücke aus den Spendeneingängen an die Bewohner verteilt. In den Rahmenverträgen zwischen den Flüchtlingsheimen und dem Landesamt für Gesundheit und Soziales sind Kleiderkammern nicht vorgesehen. Dennoch werden sie, wie in Pankow, häufig bereits in die Planung der Heime mit einbezogen. Mit den vielen Stunden unentgeltlicher Arbeit der Anwohner wird also schon fest gerechnet. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass das von Ehrenamtlichen betrieben wird, weil das eine Brücke ist zwischen den umliegenden Anwohnern auf der einen Seite, die ja dann auch ehrenamtlich, sprich Spenden hier abliefern, und den Heimbewohnern, die sehen, ah ja, hier gibt es Leute, die machen was und die Sachen kommen aus der Nachbarschaft. Das heißt, von beiden Seiten her ist da eine Kooperation da, sodass die an einer Stelle immer merken, sie werden hier nicht nur verwaltet. Reinhard Selker war bis zu seiner Pensionierung als Berater in der beruflichen Bildung tätig. Heute versucht er nun, jugendliche Flüchtlinge in berufliche Praktika zu vermitteln. An zwei Tagen pro Woche arbeitet der Rentner ehrenamtlich für das Heim. Er sei nicht der Typ, der zu Hause sitze und Däumchen drehe, sagt er. So lange Urlaub machen kann man auch nicht. Gibt es irgendwas Vernünftiges, was ich machen kann und was eine soziale Komponente hat, wo ich kein Geld verdienen muss und nicht will, was in der Nähe stattfindet? Und bin dann auf das Flüchtlingsheim hier gestoßen, in dem das so zusammenpasst, und bin halt hier mal hergegangen, habe mich eingetaktet und geguckt, wie läuft das, was kann ich hier machen. Seitdem Reinhard Selker die Organisation der Kleiderkammer übernommen hat, läuft es wieder. In dem ca. 10 Quadratmeter großen Raum wird jeder Zentimeter genutzt. Die Kleidungsstücke liegen nach Größen geordnet in vollen Regalen. Ja, bitte. Kommen Sie rein. Schönen guten Tag. Kommen Sie rein. Eine Nachbarin bringt zwei gut erhaltene Herrenlederjacken vorbei und hat noch ein paar Fragen. Und wer sorgt dafür, dass sozusagen die wirklich Bedürftigen von den Flüchtlingen das dann auch kriegen? Jeder, der im Flüchtlingsheim wohnt, und auch die Ehemaligen, können sich bei der Verwaltung anmelden für einen Termin. Wir haben zweimal in der Woche Ausgabe. Und da gibt es keine Hierarchie, jeder kann sich anmelden, kriegt dann einen der Termine, die wir haben, und kann herkommen und sich Sachen aussuchen. Da gibt es auch keine Restriktionen dabei. Natürlich gucken wir ein bisschen, dass nicht einer, was ich was, 5 Decken rausschleppt oder 10 Laken oder sowas. Oder 5 Jacken. Da gucken wir ein bisschen drauf, aber wir begrenzen es auch nicht zu sehr. Denn bei den Beständen, die wir haben, drücken wir eher ein Auge zu. Dann habe ich mal noch eine ganz andere Frage, und zwar, Gibt es auch die Möglichkeit, irgendwie ehrenamtlich hier Deutschunterricht zu geben? Da haben wir im Augenblick mehr Leute, die das tun wollen, als tatsächlich eingesetzt werden können. Aber sie können sich auf eine Liste setzen lassen, sodass sie angemeldet werden, wenn Bedarf da sein sollte. Es ist leider so, dass der Bedarf an Deutschunterricht bei den Heimbewohnern nicht so riesig ausgeprägt ist. Aha. Naja, solange die Flüchtlingspolitik bei uns in Deutschland so ist, wie sie ist, die Motivation, sich zu integrieren, auch schnell durch restriktive Regelungen, wie zum Beispiel Arbeitsverbot bisher noch immer, einfach so beschränkt wird, dass der Antrieb fehlt, sich da auch intensiv reinzuhängen. Um in der Kleiderkammer Platz zu schaffen, bringt Reinhard Selker die Säcke mit den neu eingegangenen Spenden in den Keller. Auf dem Weg erzählt er von den vielen unbrauchbaren Dingen, die hier abgegeben werden. Puzzlespiele mit über 1000 Teilen, für die ebenso kein Platz in den Zimmern ist wie für ein Puppenhaus oder die vielen Bücher, die die Flüchtlinge nicht lesen können. All das müsse man nun wieder loswerden. Kleidungsstücke, die in schlechtem Zustand sind, landen im Reißwolf. Darauf legen wir auch Wert, damit die nicht wieder anderswo auf afrikanischen Märkten in Ökonomie auftauchen und dann die dortigen Kleingewerbe kaputt machen. Das passiert ja sehr viel mit den Sachen, die an den Straßenrändern an Kleidersammelboxen stehen. Das geht zum Teil in solche Sachen rein. Jeden zweiten Sonntag organisieren ehrenamtliche Helfer aus Pankow ein gemeinsames Kaffeetrinken, bei dem sich Flüchtlinge treffen und mit Anwohnern ins Gespräch kommen. Alltagserfahrungen werden ausgetauscht, wo man die Monatskarte der Verkehrsbetriebe verlängern kann, womit die Weinblätter gefüllt sind, die eine Palästinenserin mitgebracht hat, wer heute für die Musik sorgt. Ein Buffet wird aufgebaut, Kaffee und Tee gekocht. Es gibt einen Raum, in dem die Kinder toben können, eine kostenlose Rechtsberatung und eine Umsonstboutique als Alternative zur Kleiderkammer im Heim. Die Idee für diese organisierte Geselligkeit kam von den Jugendlichen des unabhängigen Jugendzentrums JUB, in dessen Räumen die Treffen stattfinden. Ganz viele Leute wollen irgendwie Sachen spenden, ohne überhaupt zu fragen, was brauchen die Geflüchteten überhaupt. Und uns war halt wichtig zu sagen, wir lernen die Leute erstmal kennen und fragen sie, können wir euch helfen? Dass man halt wirklich überlegt, wie kann man auf die Leute zugehen und was man wirklich gebraucht. Und das war halt dieses entspannte Treffen, wo halt Leute hinkommen können und einfach auch mal Sachen, die man sowieso gerne mal macht, vielleicht mal was, einen Kaffee trinken oder was essen gehen und einfach mit Leuten mal schnacken, so Sachen, die halt gerade in einem Heim irgendwie schwierig sind oder gerade wenn man in einem Land ist, wo man halt auch die Sprache nicht spricht, wo man nicht weiß, wo man da hingehen kann. Gegen 15 Uhr ist das Café gut gefüllt. Der lautstarke Pegel steigt. Circa 80 Menschen unterhalten sich in verschiedenen Sprachen. Es wird gegessen, getrunken, gelacht. Kinder umlagern den Kickertisch. Mittendrin ist Scheherazade Seferovic, die seit über einem Jahr mit ihrer Familie im Flüchtlingsheim in der Mühlenstraße wohnt. Im Kinderwagen liegt ihr jüngster Sohn, das Sorgenkind der Familie, dem in Bosnien nicht geholfen wurde. Wo der 3 Monate alt war, er hatte Fieber. Ich und mein Mann sind in die Rettungsstelle gegangen. Der hatte keine Versicherungskarte oder Krankenschein. Und dann hat sie gesagt, na, du musst dann bezahlen. Und dann später mehr, wenn der im Krankenhaus bleibt. Wir haben gesagt, wir haben nicht. Ich lasse meinen Reisepass oder irgendwas Dokumenten mir, bis ich irgendwas nicht das Geld zusammen habe. Na, sie wollten nicht. Mein Sohn, wir sind so nach Hause gefahren. Auf einmal hat er diesen, ich kann das nicht beschreiben, er war auf einmal tot. Er hatte einen Fieberkrampf. Das ist in den Gehirn reingegangen. Er war klinisch tot. Da ist er in Selica geblieben, in einem Krankenhaus. Von da nach Sarajevo mit Hubschrauber. Dann haben sie ihn mit Elektroschock aufgenommen. Dann haben sie ihn aufgenommen. Erst dann. Und jetzt ist er behindert. Scheherazade Seferovic ist in den 90er Jahren in Berlin aufgewachsen. Ihre Eltern waren vor dem Krieg in Bosnien geflohen. Als der Krieg in ihrer Heimat vorbei war, ist sie mit ihren Eltern nach Bosnien zurückgekehrt. Als Roma war sie dort Rassismus und Diskriminierung ausgesetzt. Hier, denke ich, werden Roma aus Ex-Jugoslawien auch nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Ende letzten Jahres wurde das Asylrecht verschärft, damit sie schneller wieder abgeschoben werden können. Scheherazades Familie wird in Berlin nur so lange geduldet, wie ihr jüngster Sohn in der Charité therapiert wird. Wir wissen noch nicht, ob das Möglichkeiten ist, dass wir Aufenthalt kriegen. Wenn wir Aufenthalt kriegen, dann kann ich arbeiten. Und ich finde hier sehr gut, ich würde hier nie weggehen. Also ich will nicht vom Sozialamt nehmen, ich weiß, dass andere Leute denken, ja, ihr lebt nur von unseren Steuern oder irgendwas, wie das geht, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Ich würde schon normal arbeiten, ist egal was. Toilette putzen oder irgendwas machen, sodass ich irgendwas habe in dem. Und meistens wegen meiner Kinder. Auf der kleinen Bühne des Cafés hat inzwischen ein syrischer Sänger Platz genommen und singt zu seiner Ud Lieder aus seiner Heimat. Syrische Männer und Frauen, die sich in großer Runde vor der Bühne versammelt haben, stimmen mit ein. Abdulkadar Asli hat Musik am Konservatorium in Aleppo studiert und war in Syrien ein durch Fernsehauftritte bekannter Sänger. Er musste fliehen, weil einige seiner traditionellen Lieder bei der Regierung Anstoß erregten. Mit dem Schiff kam er über Algerien nach Spanien. In Deutschland habe er heiraten wollen, erzählt er. Doch die Papiere, die er dafür benötigte, seien ihm in den Kriegswirren seines Heimatlandes abhanden gekommen. Anscheinend hat auch die Braut einen Rückzieher gemacht. Jedenfalls hat er im Heim in der Mühlenstraße alleine gewohnt, als er vor einigen Wochen abgeschoben werden sollte. Wenn die Polizei kommt, nehmen sie mich fest und schicken mich zurück nach Spanien. Ich bin in Spanien angekommen. Ich hatte dort ein Visum. Das ist der Grund, warum sie mich dorthin zurückschicken wollen. Heute bin ich hierher gekommen, um die Flüchtlinge mit meiner Musik zu erfreuen, obwohl ich befürchten muss, dass ich hier festgenommen werde. Manchmal komme ich bei Freunden unter. Jeden Tag bin ich an einem anderen Ort. Ich pendele mit Bussen und U-Bahnen durch die Stadt. Am liebsten würde ich zurück nach Syrien gehen, doch Aleppo ist total zerstört. Es ist sehr schwer, aber es ist immer noch besser, hier in den Straßen zu leben, als in Syrien zu sterben. Später wird sich Abdulkadar Asli von Philipp Rusche beraten lassen. Der Anwalt bietet in der ersten Etage des Jugendzentrums eine Rechtsberatung für Asylbewerber an. In den meisten Verfahren von syrischen Antragstellern gehe es zunächst um die Klärung der Zuständigkeit. Dublin III, sagt Philipp Rusche. Nach diesem Abkommen müsse das Asylverfahren in dem Land durchgeführt werden, in dem der Antragsteller europäischen Boden betreten habe. Und die meisten Leute kommen halt über Italien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Spanien, Frankreich, Malta, Zypern, keine Ahnung. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie so ein Dublin-Verfahren enden kann. Die wenigsten enden wirklich mit einer Überstellung in das Land. Und erst dann geht es ja um die Asylgründe. Davor ist es ja, egal, ne? Das sind Zuständigkeitsfragen, die geklärt werden müssen zuallererst. Die Mehrzahl der Flüchtlinge, die sich von Philipp Rusche beraten lassen, wohnt im Flüchtlingsheim in der Mühlenstraße. Viele kommen entweder aus Syrien oder aus westlichen Balkanstaaten, zum Beispiel aus Bosnien-Herzegowina, wie Scheherazades Familie. Bei der Roma-Familie aus Bosnien-Herzegowina, das sind ja in der Regel Folgeantragsteller. Da wird dann in der Regel das Asylverfahren in sehr kurzer Zeit durchgezogen und abgelehnt, also eigentlich immer. Und da geht es dann darum, Aufenthaltssicherung zu betreiben. Also mit allen Verfahrensmöglichkeiten zu versuchen, die Familien hier zu behalten, was eher schlecht funktioniert. Von einer Beschleunigung der Asylverfahren, wie sie von Politikern immer wieder verkündet wird, sei bislang noch wenig zu spüren, sagt Philipp Rusche. Also es gibt jetzt seit neuerer Zeit schriftliche Verfahren für Antragsteller aus Syrien. Da werden nur Fragebogen verschickt. Das ist wahrscheinlich der Versuch, das zu beschleunigen, aber das kommt bei mir noch nicht an. Also es gab letztes Jahr bereits, oder vielleicht schon vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht, diese starke Priorisierung des Bundesamtes auf den Westbalkan, also sozusagen mit der Maßgabe, dass die Asylverfahren von Leuten aus Serbien und Bosnien-Herzegowina vor allem, Mazedonien vielleicht noch, dass die halt in wenigen Wochen abgeschlossen werden müssen. Da wurden alle Ressourcen darauf verwendet. Das führt halt zu krass langen Liegezeiten bei allen anderen Herkunftsstaaten. Und jetzt ist das ergänzt worden für eine Priorisierung für Syrien, eben weil man ja schon weiß, die werden sowieso fast alle anerkannt. Und mit diesen beiden Prioritäten, Syrien und Bosnien, Herzegowina und Serbien, bleiben alle anderen Staaten sozusagen bleiben liegen. Ne? Das ist politisch so gewollt, ja. Würde ich behaupten. Wenn man so will, dann hat das Yoga ja schon so eine religiöse Allgemeingültigkeit. Ja? Es geht ja auch viel um Loslassen von alten Dingen, von alten Strukturen. Bettina Schuler ist Yogalehrerin, Journalistin und Buchautorin. Einmal in der Woche bietet sie im Flüchtlingsheim in der Pankower Mühlenstraße einen Yogakurs für Frauen an. Das war mir am Anfang auch gar nicht klar, dass ich das nur für Frauen machen wollte. Da bin ich auch voll naiv rangegangen. Da habe ich gar nicht überlegt, dass es ja gar nicht geht, dass die Männer dabei sind. Ja. Und dann sind die halt gekommen und dann war das für die Frauen, glaube ich, ein Treffpunkt, dass die nochmal Kontakt geknüpft haben. Und es war, glaube ich, auch schön, dass die mal ohne die Kinder waren. Ja? Also, dass sie sich mal nur um sich gekümmert haben. Es gibt ja im Yoga Hüftöffner, Gefühlöffner. Also da bin ich auch schon vorsichtig. Jetzt bin ich da mutiger. Am Anfang habe ich da viele Sachen gar nicht gemacht, weil ich dachte, ich bin ja kein Therapeut. Ich kann Dinge nicht öffnen, die ich nicht auffangen kann. Ja? Also die haben solche krassen Trauma, dass, glaube ich, schon Therapeuten daran eine harte Nuss zu knacken hätten. Und natürlich kann ich nicht, wenn jemand zu mir sagt, ich habe Schlafstörungen, ich träume dann davon, keine Ahnung, wie die Bombe einstürzt, wie mein Haus einstürzt. Wenn ich dann sage, ja, hier Wechselatmung, das ist halt eine ganz andere Nummer. Und da muss ich auch vorsichtig sein, dass ich nicht meine eigene Kapazität überschätze. Nach einem Jahr Yoga-Training hat Bettina Schuler zu den Frauen ein sehr persönliches, teilweise sogar freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Arwa, eine Palästinenserin, die mit ihrer Familie in Damaskus gelebt hat, unterstützt sie bei der Wohnungssuche. Arwa revanchiert sich, indem sie Bettina Schuler Arabisch beibringt und sich um den Kater der Schulers kümmert, wenn die Familie verreist ist. Zwei Wochen später begleitet Bettina Schuler Arwa zum Bezirksamt Schöneberg. Arwa will sich bei einer Wohnungsbaugenossenschaft auf eine Warteliste setzen lassen. Nun muss geklärt werden, ob das Jobcenter den zu entrichtenden Genossenschaftsanteil übernehmen würde. Wir haben einen Termin um 10. Ja. Ja. Ja, ja, ich komme gleich nochmal wieder. Okay. Okay, dann kommen wir doch. Dann kommen Sie mal mit, Sie kommen zu den Kollegen. Also man sieht das ja auch, die sind ja auch selber überfordert. Ich glaube auch viele Unfreundlichkeiten und Missverständnisse haben mit Überforderung seitens der Behörden zu tun. Ja. Relax. Genau. Sie hat immer Angst, weil ich immer dann so streng werde. No, I'm gentle to her. No. Sie hat immer Angst, dass ich unfreundlich werde. Das hat ja nichts mit Unfreundlichkeit, sondern mit einer gewissen Resolutheit zu tun, ja, damit man einfach... Während Bettina Schuler und Arwa in Zimmer 253 verschwinden, betritt eine verschleierte Frau den Flur. In der Hand hält sie ein Pappschild, auf dem steht, warum sie hier ist und was sie will. Nach 10 Minuten haben Bettina Schuler und Arwa ihren Termin hinter sich. Yes, she's nice. Sie war doch sehr nett. Sie hat gesagt, dass das Jobcenter, ich hoffe, ich formuliere es jetzt richtig, die Genossenschaftsanteile übernimmt. What did she say? Als Bettina Schuler Arwa das Ergebnis des Gesprächs erklärt, tritt im Foyer des Bezirksamts eine dunkelhaarige Frau mit einem Schriftstück in der Hand auf sie zu. Kannst du mir das lesen, was das für ein Kind? Aha. Die sagen, dass ihre Tochter ein Ticket bekommt? Ja. Jetzt müssen sie mit dem Ticket nochmal dahin gehen und dann wird es verlängert. Ach, danke. Ja, okay, genau. Danke. Ach, wie soll ich das verstehen? Ich habe es noch niemals richtig verstanden. Ich meine, das ist so kompliziert geschrieben. Bewilligung, bla bla, laut Paragraph. Ich krieg mich gleich in die... Der Kirchenchor der Gemeinde Alt-Pankow. Unter den Sängern Immanuel aus dem Iran und die Pankower Programmiererin Renate Wegener. Immanuel singt Bass, Renate Wegener Alt. Weil Immanuel Kontakt zur hier zur ansässigen Gemeinde sucht, bin ich dann auch wieder erinnert worden, dass das eine nette Geschichte ist. Jetzt gehen wir zusammen zum Kirchenchor. Immanuel ist im Sommer 2013 aus dem Iran nach Deutschland gekommen. In seiner Heimat gehörte er der christlichen Minderheit an, die sich privat und illegal in sogenannten Hauskirchen trifft. Verhaftungen in seinem Umfeld zwangen ihn zur Flucht. Ein Jahr hat der junge Mann aus dem Iran in diversen Flüchtlingsunterkünften verbracht, davon 10 Monate in einem winzigen Verschlag, in den gerade ein Bett passte. Heute sitzt Immanuel am runden Esstisch in einer Pankower Wohnküche, die zur Dreizimmerwohnung von Renate Wegener gehört. Die Mutter dreier erwachsener Töchter hat sich zunächst im Unterstützerkreis des Flüchtlingsheimes engagiert, bis sie auf die Idee kam, eines ihrer Zimmer an einen Asylbewerber unterzuvermieten. Es gab ein kleines WG-Casting, es kamen 4 junge Männer, eigentlich alle in dem Alter von Emanuel. Und Emanuel kam alleine ohne Dolmetscher, weil er so gut Deutsch sprach und machte so einen interessierten Eindruck. Ich habe dann auch gesagt, für mich ist es ein Experiment. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber wir können es versuchen. Und dann waren wir zügig beim Vertrag unterschreiben. Das Experiment scheint geglückt. Die Miete für das Zimmer kommt pünktlich vom Amt. Und neben dem normalen Alltag findet ein kultureller Austausch statt, den beide sehr zu schätzen wissen. Renate Wegener kocht nach Emanuels Anleitung persische Gerichte und zeigt ihm im Gegenzug Filme von Loriot. Weil ich dachte, ein bisschen deutsche Geschichte in satirischer Form kann nicht schaden. Ja, ich habe auch im Gymnasium Piano gelernt und auch ein bisschen Russisch. Sinn für Humor, vertraute Gesten. Wenn man den beiden am Küchentisch gegenüber sitzt, spürt man das gegenseitige Interesse, die Sympathie und den Respekt, den der eine dem anderen entgegenbringt. Zudem unterstützt Renate Wegener ihren Mitbewohner, der gerade seinen Bundesfreiwilligendienst in der Bibliothek einer Grundschule absolviert, bei der Realisierung seiner Zukunftspläne. Ich werde ab September meine Ausbildung anfangen, bei Siemens als Elektroniker für Automatisierungstechnik. Wenn Ausländerbehörde das zustimmt, das müssen sie machen, letztendlich. Es gibt ganz neue Gesetze und so. Im Zusammenhang mit dem Gesetz, dass die Roma und Sinti schneller abgeschoben werden können, ist ja die Vorrangregelung weggefallen. Das heißt, dass die Bundesagentur für Arbeit nachweisen muss, dass es keinen deutschen oder europäischen Konkurrenten gibt. Und diese Vorrangregelung ist seit November 2014 weg. Und deshalb haben wir uns eigentlich ein bisschen beeilt, weil wir dachten, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das habe ich auch in meinem persönlichen Gespräch gesagt. Ja. Ja, sie haben das gemacht, denke ich. Emanuel ist auch Mitglied einer persischen Kirchengemeinde. Er hat einen Freundeskreis und denkt sich für die Kinder in der Schule, in der er seinen Freiwilligendienst verrichtet, Brettspiele aus. Ein Beispiel für eine geglückte Integration, denke ich laut. Emanuel nickt. Er ist ein höflicher junger Mann. Ich habe dann auch schon versucht zu sagen, das ist ja eine geglückte Integration. Dann erhebt Emanuel sämtliche Augenbrauen und sagt, Integration. Was ist geglückt? Was ist die geglückte Integration? Selbstverständlich, wenn ich dieses Papier in den Händen habe, wo drauf steht, Aufenthaltsgenehmigung ab. Ja, also die Wohnsituation, die geglückte Integration, die angebliche, ändert nichts an diesem Schwebezustand, der eigentlich unerträglich ist, wie ich sehe. Der bürgerliche Status, wenn der nicht geklärt ist, offensichtlich fühlt man sich als Staatenloser schlecht. Ob wir nun zusammen Schach spielen oder nicht, es ist trotzdem immer da. Sei ja Babylon und Antimorade, Asyl und Epa-Kriminell. Asyl in Pankow. Über die Organisation einer Willkommenskultur. Ein Feature von Ralf Gerstenberg. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Es sprachen Jochen Kolenda und Florian Seigerschmidt. Ton und Technik Hendrik Manok und Anna Dein. Regie Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Hermann Theissen. Dankeschön!